Die Kakerlaken haben Gott vergewaltigt. Und sie würden sogar den Teufel vergewaltigen, wenn er es zulassen würde. Nous rapporté comment? Man hat uns berichtet, wie die Kakerlaken schwangere Frauen nahmen, sie mit einem Knüppel erschlugen und ihren Bauch öffneten, um den Fötus herauszureißen. Und der Fötus wurde auf die Erde gelegt und getötet, nachdem man auch ihm den Bauch geöffnet hatte. Der kriminelle Hotspot der Stadt. Dealer verkaufen jede Form von Drogen. Konsumenten entscheiden sich bewusst für das Viertel, um hier zu leben. This is why we're